Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Ja, aber schauen wir zunächst einmal auf diese großen Figuren der Weltliteratur und was aus der Geschichte von Don Quixote und Sancho Panza schon alles gemacht wurde. Mehr als 2 Dutzend Verfilmungen gibt es allein aus den zurückliegenden Jahrzehnten. Und ein ungeheuer ambitioniertes Filmprojekt hat vor ungefähr 25 Jahren der Regisseur Terry Gilliam gestartet. In den Hauptrollen Johnny Depp und der inzwischen verstorbene Jean Rochefort. Leider lief dann kaum etwas wie geplant. Das Geld ging aus, die Drehorte waren ungeeignet, Naturkatastrophen kamen dazwischen, genauso wie ein Bandscheibenvorfall des Don Quixote-Darstellers. Sogar eine Doku über diese verkorksten Dreharbeiten gibt es, Lost in La Mancha. Aber Terry Gilliam hat nicht aufgegeben und den Film tatsächlich fertig bekommen. Mit neuer Besetzung und einer Geschichte, die jetzt gar nicht mehr an Don Quixote und Sancho Panza erinnert. Er ist einer von trauriger Gestalt, dieser Regisseur, wie er da sitzt, auf seinem Regiestuhl, irgendwo in der spanischen Provinz, Dreh eines Werbespots, russischer Wodka. Der Dreh vom Kampf des Don Quixote gegen Windmühlenflügel geht in die Hose. Und Schnitt, sehr gute Arbeit. Aber Toby, dem Werbefilmer, wunderbar gespielt von Adam Driver, ist das egal, kann man ja in der Postproduktion richten, digital. Doch dann tritt ein geheimnisvoller Sinti auf Toby zu und drückt ihm eine DVD mit einem älteren Schwarz-Weiß-Film in die Hand. Tobys Film. Vor Jahren hat er ihn als Abschluss seines Studiums in einem kleinen Dorf gedreht, nicht weit vom jetzigen Set. Seine Version des Don Quixote. Toby fährt mit dem Motorrad hin, Erinnerung an die Zeit vor dem Zynismus. Langsam beginnt sich in Terry Gilliams The Man Who Killed Don Quixote die Zeit aufzulösen, die Ebenen der Realität zu verschwimmen in der glühenden Sonne von La Mancha. Toby im Dorf. Es hat sich alles geändert seit deinem Film, Toby. Und nicht zum Besten. Die Hauptdarstellerin von damals, die Dulcinea, wurde nicht zum Star, sondern zur Escortdame und der Schuster. Der alte Mann, der Don Quixote gespielt hat, ist er noch am Leben? Nicht nur das, sondern der alte Mann, Jonathan Pryce, spielt ihn, hält sich tatsächlich für den Ritter von der traurigen Gestalt. Ich bin Don Quixote. Natürlich stellt sich die Frage, was Wahn ist und was Realität. Vielleicht ist der alte Schuster ja doch Don Quixote. Und Toby, sein knappes Sancho Panza. Auf uns beide warten große Abenteuer. The Man Who Killed Don Quixote ist keine Cervantes-Verfilmung, sondern eine Improvisation über die Fantasie mit den Figuren des Klassikers, wo die Realität sich als brüchig erweist und nie ganz klar ist, ob an ihre Stelle schon die Fantasie getreten ist oder der Traum. Oder Albtraum, die sich an Dreck um Logik und klare Orientierung sorgen. Großer Gott, Sancho, ein Riese! Sei bereit zu sterben! Terry Gilliams The Man Who Killed Don Quixote ist ein Kosmos von Fantasie auf vielen Ebenen. In jeder mindestens eine Falltür. Und wenn man durch sie fällt, stürzt man hinunter auf eine immer noch tiefere Ebene, deren Realitätsgehalt noch zweifelhafter ist. Aus dem Film über den Regisseur wird einer über einen Mann, der sich verloren hat, als Künstler, aber die Chance bekommt, sich wiederzufinden, was aber nicht geht, wenn er in dieser Realität verharrt. Und wenn Toby einmal über den Schuster bemerkt, er glaubt jetzt wirklich, er sei Don Quixote, dann kann er sich bezüglich dieser Illusion später gepflegt selbst an die Nase fassen. Aber das kennen wir bei Terry Gilliam zur Genüge aus Time Bandits oder Brazil, aus König der Fischer oder 12 Monkeys oder aus Fear and Loathing in Las Vegas. Toby, der Filmemacher, der am Ende selber zum Ritter wird und eben gar keine so traurige Gestalt abgibt, können wir als alter Ego zu Terry Gilliam lesen, der mehr als 20 Jahre besessen durchhielt, um The Man Who Killed Don Quixote drehen zu können. Oder? Ist es ganz anders? Nur eines ist sicher. Gegen alle Widerstände von Windmühlenflügeln, gegen Stürme, die das Filmset 2000 zerstörten, gegen knausrige Produzenten, die bei Versuch 2 im Jahre 2003 nicht die Geduld und Besessenheit des Filmemachers aufbrachten, weil sie eben nur aufs Geld schauten, dieser Film ist jetzt da, fertig, auf der Leinwand, als überbordende Fantasie, über die filmische Fantasie, in der Don Quixote am Ende natürlich mit Dulcinea, oh nein, mit Sancho Panza, Moment, doch Dulcinea, in die Weite der Wüste reitet, der Sonne entgegen natürlich. Und wenn sie nicht gestorben sind. Auf uns beide warten große Abenteuer. Ich liebe diesen Berg von Stühlen übrigens, von Schrott, Secondhand-Kram in der Schlossszene. Ein Berg, der natürlich zusammenbrechen müsste wegen Statik, Gravitation, Physik, aber es nicht tut, es sei denn, der Kinomagier Terry Gilliam schnippt mit den Fingern. Was ist schon Raum, was Zeit in einem Kino, in dem sich Fantasie und Delirium immer schon die Hand gereicht haben. Puh, haben Sie alles verstanden? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Hartwig Tegeler hat The Man Who Killed Don Quixote gesehen und ein paar Realitätsebenen gewechselt. Morgen kommt der Film bei uns in die Kinos.